als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das deutsche Reich. Ich proklamiere nunmehr für dieses Land seine neue Mission. Sie entspricht einst den deutschen Siedler aus allen Gauen des Altreichs, die hergerufen hat. Die älteste Ostmark des deutschen Volkes soll von jetzt